Und nun, liebe Freunde der spannenden Unterhaltung, stellen wir Ihnen das Kriminalhörspiel Verfall eines Römers von Thomas Andresen vor. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Ist die spurlos verschwundene Gymnasiastin Brigitte Lutz entführt oder Opfer eines Sittlichkeitsverbrechens geworden? Wem die Tat zuzutrauen ist, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Kriminalstück, das sein Autor eine boshafte Burleske genannt hat. Die Regie führt Friedhelm Ortmann. Ist es hier? Ja, Herr Kommissar. Und Sie glauben wirklich an ein Verbrechen? Sie erinnern mich an meine eigene Schulzeit, Herr Direktor. Da habe ich auch so viele Fragen offen lassen müssen. Halt nicht klopfen. Ich höre nichts. Still. Was hören Sie? Auch nichts. Wir sind an über 10 Klassenzimmern vorbeigegangen. Überall Stimmen, Lärm, Lachen. Und hier? Bei Dr. Felten herrscht eben noch die gute alte Disziplin. Auch noch am letzten Tag vor den Sommerferien? Gegen Primus agitiert. Still. Usita quistes. Primo, commotus lubigere divorsus agitabat. Ja. Oberstudienrat Dr. Felden, wie er leibt und lebt. Durch Wollus in verschiedene Richtungen agitabatur, ihr seht, es wurde getrieben. Also, zuerst wurde er von Wollus. Ja, bitte. Guten Tag. Oh, Herr Direktor. Vale, valete. Bitte sitzen bleiben. Ja, das wäre das Beste. Man sollte euch alle sitzen bleiben lassen. Darf ich vorstellen? Hauptkommissar Wild. Ja. Von der Kriminalpolizei. Schon wieder ein Fall von Rauschgift? Nein, nein. Oh, tempora humoris. Es handelt sich um Brigitte Lutz. Es wird Ihnen und Ihrer Klasse ja aufgefallen sein, dass sie heute fehlt. Weiß einer von Ihnen, wo sie ist? Nein. Herr Dr. Felden, ich habe Ihre Schüler gefragt. Ja, glauben Sie, die wissen etwas? Brigitte Lutz ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Hat woanders geschlafen und schwänzt heute die Schule. Mit 16 Jahren, wer tut das nicht? Brigitte. War das eben ein Ausruf oder eine Antwort? Beides. Dieser Herr ist der Chef der Mordkommission. Auch Herr Dr. Felden, auch. Wenn die Mordkommission in dieser Stadt mal zusammengerufen wird, was ja Gott sei Dank selten passiert. Meistens habe ich andere Aufgaben. Also, wer ist gestern Abend nach Schulschluss mit Brigitte gegangen? Wer hat sie später gesehen? Aha, schweigen. Das fiel mir übrigens schon vor der Tür auf, Herr Dr. Felden, dieses merkwürdiges Schweigen in Ihrer Klasse. Schweigen ist im Lateinunterricht der Ausdruck von Dummheit. Aber ich denke, ich habe Deutsch gesprochen. Sie können mich auch unter vier Augen sprechen, wenn Sie das vorziehen. Ich schreibe meine Telefonnummer an die Tafel, wenn es Ihr Klassenlehrer erlaubt. Es hat zur Pause geklingelt. Ja, alles auf den Schulhof. Ring ist gesund. Mensana in corpore sano. Herr Direktor. Ich habe heute die Aufsicht auf dem Schulhof. Auf Wiedersehen, Herr Hauptkommissar. Auf Wiedersehen. Sonderbar. Dr. Felden? Das ist ein großartiger Lehrer, nicht wahr? Oh ja, mit 25 hat er sein erstes Buch veröffentlicht. Ah ja? Latein für deutsche Gymnasien. Der Viktor A. Felden war damals ein Standardwerk im Lateinunterricht. Sagen Sie, was heißt eigentlich das A? Ah, ja, die Abkürzung seines zweiten Vornamens. Es fällt mir der doch nicht mehr ein, sowas. Waren Klassenkameraden, zusammen Abitur, 1942. Woher wusste er, dass ich in meiner Eigenschaft als Leiter der Mordkommission hier bin? Von seinem Sohn wahrscheinlich. Dr. Felden ist der Vater von Marius Felden. Ach ja, richtig, ja. Unser großer Handballprofi. Profi? Ist er nicht mehr bei der Polizei? Ja, doch. Unser Club nennt sich ja schließlich Polizeisportverein. Die ganze Mannschaft ist bei der Polizei. Und malocht an manchen Tagen sogar bis zu 2 Stunden. In Uniform. Aber den großen Star, den Marius Felden, den kann man allenfalls noch mit einer Dienstfahrt in unserem Polizeiporsche locken. Das ist ein Geschenk von Herrn Lutz. Ja, ja, ein großer Freund der Polizei. Und unsere Handballmannschaft. Dieser Herr Lutz. Dessen Tochter wir nun suchen. Glauben Sie immer noch an ein Verbrechen? Sie ist sehr hübsch. Und jung. Möchte jemand noch etwas Grünkohl? Marius, du bist ja der größte Fresser. Sonst wärmt Mami den Scheiß morgen wieder auf. Ich nehme doch was. Ich muss mich streng an meine Diät halten. Ach, Papa. Occidit miseros crambe repetita magistros. Hast du was gesagt, Victor? Ich zitierte Juvenal. Oh. Immer wieder aufgewärmter Kohl tötet die armen Schullehrer. Das hast du schon öfter gesagt. Ja, richtig. Ich sage diesen einen kurzen lateinischen Satz, so oft ich will. Ich wärme diesen Kohl, der tötet, immer wieder auf. Ja. Denn Juvenal hat das natürlich sinnbildlich gemeint. Ja. Und bin ich nicht ein toter Lehrer, wenn ich es 100-mal gesagt habe und noch immer nicht verstanden werde? Sprich Deutsch. Damit mich auch dein Bruder Bruno versteht. Der Herr Versicherungsvertreter. Ach komm, hör doch auf. Diese Null. Hast du ihm Null gesagt? Ja. Null? Ja, jetzt spreche ich Deutsch. Null. In Rechnen warst du auf deiner Volksschule vielleicht sogar gut. Du, Null. Ja, erst wenn ich Null sage, versteht man mich. Das soll ein Mensch verstehen, Victor. Ja. Bruno, eine Null. Eine Null. Du bist ja verrückt. Ja, jedenfalls muss ich verrückt gewesen sein, als ich dich geheiratet Papa. Habe. Deine achtbare Abitur 2 in Latein hat mich geblendet. 2 plus. Ich hätte sehen müssen, dass du sie nur deinen Titten zu verdanken hattest. Oh. Und deinem Arsch. Also wie du redest. Ja, Deutsch. Wie meine Tochter Claudia redet. Der du nur deinen Verstand vererbt hast, nicht deine... Ja, ja. Ja, und dein... Ja, ja. Weswegen sie in Latein nur eine 4 bekommt. Jetzt weiß ich jedenfalls, warum du Brigitte Lutz in Latein eine 1 gibst. Für Titten und Arsch würde ich Brigitte Lutz höchstens eine 2. Wie redet ihr über eine Tote? Was hast du gesagt? Es steht zu befürchten, dass Brigitte Lutz in der vergangenen Nacht das Opfer eines Lustmörders geworden ist. Das habe ich nicht gewusst. Ja, woher auch, Polizeiwachtmeister Felden. Wenn du es wenigstens wärst, Wachtmeister. Mittlere Reife, Latein 5 und Handballspieler. Was meinst du, empfinde ich für den brutalen Gladiator in einem abscheulichen Handballzirkus? Derlei Zirkus war schon bei den Römern ein Symptom des Verfalls. Stimmt das mit Brigitte Lutz? Ja, frag doch deinen Hauptkommissar Wild. Der hat uns heute Morgen verhört. Als Leiter der Mordkommission. Mein Gott. Ja, mein Gott, sagst du. Und du denkst, gerade jetzt, wo die Meisterschaft auf Messers Schneide steht, wo wir die Siegprämien so dringend brauchen, wird unser Wohltäter, der Krösus Rudi Lutz, anderweitig zur Ader gelassen. Von dem Entführer. Entführer? 1 Million Lösegeld für Brigitte Lutz, der du nicht mal eine 2 geben wolltest. Moment, hast du nicht eben was von Lustmord gesagt? Hör doch einfach weg, Marius. Dein Vater spinnt. Dein Vater spinnt nie. Er ist urlaubsreif. Reif für seine angebliche Rheumakur auf Ischia, die ich seit 5 Jahren für ihn stöpsel. Obwohl er mich eine Null nennt. Jawohl. Ach komm, ich kenn dich doch. Ich nehm dir das nicht krumm. Obwohl es ja langsam immer schlimmer mit ihm wird, ne? War es nicht schon für die alten Römer gut, Viktor A., der radioaktive Schlamm auf Ischia, die heißen Bäder? Vielleicht ist Papa mal zu heiß gebadet worden. Nein, es fing lange vor Ischia an. Was fing an? Nimm jetzt deine Tabletten, Victor. Ja, woher wisst ihr? Ja, und liest dir mal durch, wofür sie sind, Victor Adolf. Ihr durchsucht meine Sachen? Tja, wir haben ein Auge auf dich. Müssen wir doch. Wenn du heimlich zum Nervenarzt gehst und dir ein Mittel verschreiben lässt. Gegen Spannungszustände. Gegen Schuldgefühle. Gegen schizophrene Erregungszustände. Ach, warum gibt es kein Mittel gegen Niedertracht? Gegen Verrohung der Sitten. Ach, brauchst du das auch? Ihr braucht es. Jetzt keine schizophrenen Erregungszustände, Adolf. Nenne mich nicht Adolf. Aber dein Vater hat dich so getauft, in Verehrung für jemand, der dann später in Teppiche gebissen hat. Nimm jetzt deine Tabletten, Victor. Ihr könnt ja nicht einmal richtig lesen. Sonst hättet ihr lesen müssen, dass das Mittel auch gegen freudlose Niedergeschlagenheit ist. Über diese Zeit, gegen Verstimmungen über euch, gegen Angst vor euch. Und ich halte euch nicht mehr aus, ihr Vandal! Lieber Herr Wild, Sie lesen den Brief jetzt zum dritten Mal. Zweifeln Sie immer noch, dass meine Tochter entführt worden ist? Und Sie haben alle Bedingungen erfüllt. Ja, und Sie nicht informiert. War ja auch Bedingung, wie Sie lesen können. Hätte ich Sie informieren sollen? Sie hätten nicht zahlen sollen. 10.000 Mark für Ihre Tochter, das verlangt doch ein Stümper, ein Idiot. 2 Millionen hätte ich von Ihnen verlangt. Moment, ein Stümper, ein Idiot. Na, das kann gar nicht sein. 10.000 Mark für Brigitte, das ist ein Dumpingpreis und ich bin Kaufmann. Ich musste einfach zugreifen. Bei 2 Millionen hätte ich es mir überlegt und Sie wohl doch eingeschaltet. Und das hat er gewusst. Er war also immerhin schlau genug, sich in mich hineinzuversetzen. Sie haben also, wie es hier im Brief verlangt wird, den Geldkoffer im verfallenen Försterhaus von Westre durch das zerbrochene Küchenfenster geworfen. Ja. Um Mitternacht. Ja. Und dann sind Sie wieder nach Hause gefahren und heute Morgen um 8 durften Sie dann im selben Försterhaus Ihre Tochter abholen. Ja. Aber das Haus war leer. Von meiner Tochter keine Spur. Soll ich den ganzen Wald durchsuchen lassen? Ja, warum fragen Sie mich das? Ja, ich habe ohne die Mannschaft des Polizeisportvereins heute nicht genug Leute, um den Wald zu durchkämmen. Die Mannschaft befindet sich im Trainingslager. Darum frage ich Sie. Haben Sie Angst, dass ich Angst habe, man würde die Leiche meiner Tochter finden? Haben Sie Angst? Ja. Na, was ist mit euch? Schmeckt's nicht? Nee. Mir hat das Training heute gefehlt. Kein Kalorienverbrauch. Du hast 5 Stunden lang den Wald von Westre durchkämmen sollen. Hast du dich da gedrückt? Verglichen mit unserem Training war das lächerlich. Erzählst du deshalb nichts, weil du dich lächerlich gemacht hast? Also ich finde das toll, wie er die Klappe hält. Ich könnte das nicht. Ja, darum muss er ja die Klappe halten, weil du sie nicht halten kannst, Claudia. Und du auch nicht, Bruno. Ich? Wieso? Hast du etwa nicht überall erzählt, dass Brigitte Lutz entführt, vergewaltigt und ermordet worden ist? Oh, aber das ist doch deine These. Was heißt hier These? Also mich fragst du keine Vokabeln nach. Ich finde das irre, das Ganze. Sag doch bitte nicht immer irre. Wieso? Das macht mich irre. raus mit euch. Victor. Ich glaube, es ist wirklich besser für uns alle, wenn wir Viktor Adolfs Befehl folgen. Ja, kommt, wir gehen. Ja. Marius bleibt. Okay. Papa, also, wenn es dich beruhigt... Beruhigt, wieso beruhigt? Wir haben die Leiche nicht gefunden. Warum sollte mich das beruhigen? Weil sie doch deine beste Schülerin war. Ja. Ja. Übrigens hat Kommissar Wild schon mit dir gesprochen. Kommissar Wild? Ja. Mit mir? Ja. Worüber? Über die großen Füße. Große Füße? Was für große Füße? Nein, wieso? Weil er als erster den Witz mit den großen Füßen gemacht hat. Der Lump lebt auf großem Fuße, hat er gesagt. Welcher Lump? Na, der Täter. Wir haben in dem nassen Lehmboden vor dem Försterhaus was gefunden. Was gefunden? Fußspuren. Fußspuren? Schuhgröße 50. Aha. Und weil er dann mich angeflaumt hat wegen meiner großen Füße, habe ich gesagt, dafür kann ich nichts. Die habe ich von meinem Vater. Der hat auch Schuhgröße 50. Tja. Die Leute sehen Viktor Adolf jetzt auf die Finger. Ja. Ich meine, auf die Füße. Ja. Die hingen vielleicht hinter den Gardinen, als ein Polizeiwagen abgeholt wurde. Mit Blaulicht und Martinshorn. Das war ein psychologischer Fehler, Marius. Er hätte den Zug sonst verpasst. Außerdem werde ich doch sehr oft im Polizeiwagen nach Hause gebracht oder abgeholt. Mit Blaulicht. Das weiß die ganze Nachbarschaft. Aber das haben Sie jetzt vergessen. Ich kann ein Lied davon singen, wie vergesslich gerade Nachbarn und Freunde sind im Schadensfall. Das ist mir ganz egal. Die Hauptsache ist, Papa hat seinen Zug nach Italien noch erreicht. Ja. Addio. Mein Gott, die 14 Tage werden uns allen gut tun. Wer ruft denn jetzt noch an? Na, vielleicht der Bundestrainer. Ach, Quatsch. Vielleicht sein lang ersehnter Ruf in die Nationalmannschaft. Meinst du? Ja. Großer Gott. Ja. Ja. Ja, ich komme sofort. Marius, was ist? Papa ist verhaftet worden. Nein. Doch. Einige Grundbegriffe fehlen, die Sie doch eigentlich längst kennen müssten. Ihr Vater ist nicht verhaftet, sondern nur vorläufig festgenommen worden, weil er stark angetrunken in einer Kneipe eine Schlägerei angezettelt hat. Oder vielmehr eine Treterei mit seinen großen Füßen. Vor 2 Stunden habe ich ihn völlig nüchtern vor dem Bahnhof abgesetzt. Und bis zum Bahnsteig ist es ja nicht weit. Ja, und bis zu dieser Kneipe ist es auch nicht weit. Schätzungsweise 100 Fuß. Er kann den Zug nicht verpasst haben. Er hatte noch über 5 Minuten Zeit. Wohin sollte es denn gehen? Zur Kur. Wie jedes Jahr. Ah ja. Ischia. Rheuma. Hm. Also, Felden, nehmen Sie ihn mit nach Hause. Lassen Sie ihn da ausnüchtern, aber dann ab mit dem nächsten Zug, ja? Nicht wieder vorm Bahnhof absetzen, sondern in den Zug rein. Ich habe nämlich neue Anweisungen von Herrn Lutz bekommen. Ja, der macht mich dafür verantwortlich, dass Sie jetzt Ihre Nerven schonen. Was soll das? Ja, so ist der Lutz. Der denkt in dieser Situation nicht an seine Nerven. Der denkt auch nicht an die zerrütteten Nerven Ihres Vaters mit seinem blödsinnigen Verfolgungswahn. Der denkt an Ihre Nervenfelden. Haben Sie blödsinniger Verfolgungswahn gesagt? Von meinem Vater? Gar nichts habe ich gesagt. Ich pflege gar nichts zu sagen. Kapiert? Sagst du, Marius? Ja. Aber wenn Sie ihn nur haben laufen lassen, damit er Sie zum Lösegeld führt, das er irgendwo vergraben hat. Nein, nein. Ich bringe ihn in einer halben Stunde zum Zug und dann fährt er endlich nach Ischia. Außerdem hat mir Wild ausdrücklich den Auftrag dazu gegeben. Hast du gehört? Gar nichts habe ich gehört. Das Garagentor. Ich pflege gar nichts zu hören. Das Garagentor. Und du liest gar nichts, nicht mal die Zeitung. Jetzt hat er es geschlossen. Da steht nämlich darin, dass die Polizei dem Entführer verspricht, die Fahndungsarbeit einzustellen, bis Brigitte Lutz wieder frei ist. Und jetzt lässt er den Motor laufen. Das hat er nämlich verlangt, der Entführer. Bei geschlossenem Garagentor den Motor laufen, weißt du als Polizist nicht, was das bedeutet? Ich als Spezialist für Lebensversicherung weiß es. Selbstmord. Papa, was machst du denn da? Der führt uns über den Haufen. Mensch, Papa, was soll das? Der haut ab, los hinterher, Marius. Na los, jetzt noch, wo er wenden muss. Na prima, Marius, spring auf. Und jetzt eins über die Rübe. Beim ersten Ampelstopp eins über die Rübe, Marius. Sonst wirst du selber ein Todesfall. Papa, halt doch endlich an. Hand weg. Oder fahr wenigstens langsamer. Nimm die Hand weg, oder ich drücke das Gaspedal ganz durch. Das ist doch Wahnsinn. Nur ein Wahnsinniger kann sie entführt, vergewaltigt und ermordet haben. Ihr sucht doch nach einem Wahnsinnigen. Prorsus infacie vultuque vecordia innerat. Der Bahnübergang! Rotes Blinklicht! Bremsen! Papa, wo will der denn hin? Wo willst du denn hin? Papa! Guten Abend. Marius! Na Gott sei Dank. Du blutest am Kopf. Gehirnerschütterung. Komm, setz dich. Kein Arzt, bitte. Nein, nein, bei meiner Erfahrung in Krankenversicherungen wäre das jetzt ganz verkehrt. Was macht Papa? Weiß ich nicht. Eine Gedächtnislücke mit Gehirnerschütterung. Das wäre vielleicht ganz nützlich. Er hat mir eins über die Rübe gegeben. Was denn, er dir? Du ihm, hatte ich gesagt. Er wollte sich vor den Zug werfen und ich habe ihn zurückgerissen. Am Bahndamm haben wir miteinander gekämpft, während der Zug vorbeidonnerte. Er hat einen Knüppel aufgehoben und zugeschlagen. Schweres Foul. Ich bin erst mal liegen geblieben. Gehirnerschütterung, ganz klar. Sonst wärst du nicht liegen geblieben. Und dein Vater, Marius, lebt dein Vater noch? Er muss wieder ins Auto gestiegen und weggefahren sein. Um Gottes Willen, in seinem Zustand. Also bei einem Unfall verdoppelt sich die Summe aus der Lebensversicherung gegenüber einem natürlichen Tod. Aber bei Selbstmord kriegen wir keinen Pfennig. Hat er was von Selbstmord gesagt? Kein Wort. Schämt ihr euch denn nicht? Wir wissen noch gar nicht, ob er tot ist. Obgleich es im Grunde wohl das Beste für ihn wäre. Nein, ein Selbstmord würde wie ein Schuldgeständnis aussehen. Auf der anderen Seite kann ein Toter kein Geständnis ablegen. Machen wir uns doch nichts vor, das hat auch sein Gutes. Er hat noch was von Brigitte Lutz gesagt. Was war das? Lass mich mal nachdenken. Ja, stopp, stopp. Ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Es braucht dir nichts einzufallen. Du hast eine Gehirnerschütterung mit Gedächtnisschwund. Mir fällt was ganz anderes ein. Als ich Papa aus dem Mittagsschlaf wecken wollte, damit er den Zug nicht verpasst, da hat er gar nicht geschlafen. Da schrieb er einen Brief. Oh Gott, den Abschiedsbrief. Das Mordgeständnis. Das ist der Brief. Mein Gott, mein Gott. Beruhige dich, Käthe. Ich bin ja ruhig. Marius, lies vor. Lateinisch. Alles auf Lateinisch. Ja, dann übersetzt. Ich hatte eine 5 in Latein. Käthe, du hattest doch eine 2. 2+. 2+. Darum hat er ja alles auf Lateinisch geschrieben, um mich bloßzustellen. Der Brief ist doch an mich, nicht an euch. Ich habe ihn nie verstanden bis zu seinen letzten Worten. Das will er mit diesem Brief demonstrieren. Übersetzen. Ich kann nicht mehr. Ihr habt ja keine Ahnung. Käthe, ich bin genauso erschüttert wie du, aber das hilft ja nun alles nicht. Was ist mit Claudia? Auch eine 0. Sie hat immerhin eine 4 in Latein. Das ist ja dann völlig ausreichend. Wo ist sie? Bist du wahnsinnig? Wieso? Dieses Kind soll diesen Brief lesen müssen? Das muss sie sein. Hallo, ihr seid ja alle noch auf. Ja, ist ja noch früh am Tag. 10:30. Was trinkt ihr denn da? Cola mit Rum. Ihr? Mhm. Das war auch mein Lieblingsgetränk in deinem Alter. Willst du was? Mami, hast du geweint? Was ist denn? Wir haben im Fernsehen einen wunderbaren Film gesehen. Love Story oder sowas. Hab ich ja nichts verpasst. Dein Vater lässt dich schön grüßen und du sollst in den Ferien fleißig Latein lernen. In den Sommerferien? Ja, das habe ich ihm auch vorgehalten. Aber dann hatte ich eine glänzende Idee. Versicherungen sind ja eine Wissenschaft für sich, wie ich immer sage. Und zwar eine Wissenschaft, von der sich auch die sogenannten Pädagogen mal eine Scheibe abschneiden können. Ich habe deinem Vater klargemacht, was eine Prämie bedeutet. Wenn du die Aufgabe löst, die wir dir gestellt haben. Hier, dein Vater hat sie zu Papier gebracht. Mhm. Soll das ein Witz sein? Nein, humorvolles liegt deinem Vater ja nicht so sehr. Ich habe ihm geraten, eine Kriminalgeschichte zu schreiben. Das ist immer noch das Leichteste. Denkst du? Ein lateinischer Krimi? Und 100 Mark, wenn du die Lösung findest. Du darfst Papas großes Wörterbuch benutzen. Am besten, du gehst gleich ran an die Sache. Zu spät, ihr seid ja verrückt. Moment, Uni, Mam, Emori fortunis meis honestus exitus esset. Wenn doch zu sterben für meine Stellung ein anständiges Ende wäre. Na, ist das nicht? Klasse, Claudia, bleib am Ball. Den Satz kenne ich zufällig. Den hatte ich in der letzten Arbeit völlig falsch. Ist ja irgendwie immer das Gleiche bei den Römern. Gejammer über Moral und Verfall und Tod hier und Tod da. Typischer Krimi, sage ich ja. Weiter. Den nächsten Satz kriegt keine Sau raus. Konzessissem. Käthe, schlag im Wörterbuch nach. Das stellst du dir so einfach vor. Das ist irgendeine Form von irgendeinem Verb. Concedo, von concedere. Ja, es könnte sein. Ja, und was heißt das? Hier steht eine halbe Seite voll. Weichen, weggehen, sich entfernen. Mhm. Ja, komm doch hin. Verzeihen kann es aber auch heißen. Ja, heißt es vielleicht, verzeiht mir? Nee, Cissem, das ist irgendwas mit ich. Ich möchte verzeihen oder so ähnlich. Das ist irgendein blöder Konjunktiv. Dann steht hier noch weiter, fahren lassen, einer Partei beitreten. Er war in der falschen Partei, hat er immer gesagt, ich habe das falsche Parteibuch. Ja, sage ich ja, typischer Krimi. Krimi? Ja. Latein muss man ganz einfach mal überfliegen, wenn man nicht weiterkommt. Mal sehen, was ich raten kann. Sceleris. Scelus, sceleris. Das Verbrechen. Ja, ja. Atrocitate, atrocitas. Abscheulichkeit. Mhm. Das könnte heißen, Durch die Abscheulichkeit des Verbrechens. Steht da irgendein Name? Hier steht nur was von dem Mädchen, Puellam. Aber kein Name. Und was hat er gemacht mit dem Mädchen? Wer? Der Erzähler. Weißt du, ich habe ihm nämlich geraten, in der Ich-Form zu schreiben. Was heißt Lubido? Lubido, Woll, Schal. Also dann heißt das hier, um einen Wollschal zu befriedigen. Was? Nee, Quatsch. Zu befreien. Um einen Wollschal zu befreien. Was, wie? Aber wenn das ein Krimi ist, dann kann das auch heißen, um das Mädchen mit meinem Wollschal zu erdrosseln. Steht da zufällig was von Entführung? Was heißt denn Entführung? Ich schlag nach, Käthe. Ja, ja. Naja, die Sache mit Brigitte Lutz könnte ihn doch angeregt haben. Raptus. Und entführen, gewaltsam entführen, heißt abrippere. Jack the Ripper. Vier Uhr. Wenn das alles stimmt, was wir da übersetzt haben. Tja. Du hättest Claudia die 100 Mark nicht geben dürfen. Auch noch von meinem Haushaltsgeld. Und du hast sie ja richtig betrunken gemacht. Na, erst am Ende, nicht? Damit sie das Ende nicht mehr mitbekam und damit sie jetzt fest schläft und uns nicht belauschen kann. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Der nächste Schritt will gut überlegt sein. Wir haben Viktors Abschiedsbrief auf Lateinisch. Und wir haben hier eine schriftliche Übersetzung. Und weißt du, was ich hier habe? Ich habe richtig Protokoll geführt. Ich bin nämlich nicht nur zum Spaß bei der Polizei. Was Claudia da übersetzt hat, also vieles hast du ihr doch in den Mund gelegt. Hier zum Beispiel. Claudia hat am Ende übersetzt, ich habe dieses Mädchen mit ihrer entzündeten Sinnlichkeit vergewaltigt und zur Vertuschung dieses grässlichen Verbrechens mit meinem Wollschal erdrosselt. Aber es könnte auch ein Konjunktiv sein, hatte sie vorher gesagt. Dann heißt dieser Satz nämlich, als hätte ich dieses Mädchen vergewaltigt und so weiter. Und zuerst hat sie übersetzt, oh, diese Zeit, in der man ein Mädchen mit entzündeter Sinnlichkeit vergewaltigt und ermordet. Du hast völlig recht. Auf Claudias Übersetzung können wir uns nicht verlassen. Ja, einige Vokabeln waren aber eindeutig. Mädchen, Vergewaltigung, Mord, Erpressung. Er hat diesen Brief eindeutig über Zweideutigkeiten geschrieben. Es ist der Brief eines Wahnsinnigen. Und du bist auch nicht ganz dicht. Habe ich Zweideutigkeiten gesagt? Es sind Dreideutigkeiten. Jetzt hört mir mal zu, meine Lieben. Nein, verschon uns mit deinen Witzen. Diesmal hat er recht. Es gibt drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, Papa hat sie wirklich umgebracht und dies hier ist sein Geständnis. Zweite Möglichkeit, Papa ist unschuldig und Claudia hat die entscheidenden Stellen falsch übersetzt. Dritte Möglichkeit, der Brief ist im Wesentlichen zwar richtig übersetzt, aber es ist, wie Mami schon sagte, der Brief eines Wahnsinnigen. Ja, ja, ja. Und was bitte sehr spricht gegen seine Unschuld? Seine großen Füße? Nein, im Gegenteil. Die großen Füße haben die Wahnidee doch wahrscheinlich erst ausgelöst, weil alle Leute ihm auf die großen Füße starrten. Richtig. Und überhaupt, der Schock, seine beste Schülerin. Irgendwie hat er natürlich irre an ihr gehangen. Aber meistens sind die Opfer ein bisschen selber schuld. Sie reizen durch ihr Verhalten den Täter. Und für Brigittes Verhalten kann sich Papa als ihr Lehrer mitverantwortlich fühlen. Richtig. Aber jetzt mal was ganz anderes. Wir müssen davon ausgehen, dass er noch lebt. Vielleicht wollte er sich das Leben nehmen, aber was beweist das? Die meisten Selbstmörder schrecken noch im letzten Augenblick davor zurück. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Wir müssen ihn doch suchen lassen. Ja, aber das würde bedeuten, dass die Polizei losschlägt. Und damit würde Viktor automatisch als mutmaßlicher Sittlichkeitsverbrecher in den Computer gefüttert. Und wer von diesem verdammten Datenschutz erstmal erfasst ist, ne, der ist für sein ganzes Leben abgestempelt. Semper aliquita erit. Oh mein Gott, jetzt fällt mir wieder etwas Lateinisches ein. Etwas bleibt immer hängen, heißt das. Aber wenn er unschuldig ist, wird man doch den richtigen Mörder von Brigitte Lutz finden. Wird? Die Aufklärungsquote bei Entführung plus Mord liegt bei nur 37,6%. Die Statistiken der Versicherungsgesellschaften sind immer noch am zuverlässigsten. Solche Zahlen greifst du doch beliebig aus der Luft. Aber im Prinzip hat er recht. Wenn man den Mörder von Brigitte Lutz nie findet, wird man Papa bis an sein Lebensende verdächtigen. Ja, und selbst wenn man den Mörder findet, ich kenne die Leute, da wird es Dumme geben, die glauben, dass Viktor ein Komplize des Mörders war. Und die Superschlauen mit ihrem Geschwätz über Psychologie, die werden sagen, den Lustmord, den er da in seinem Abschiedsbrief beschrieben hat, also, den muss er doch in seiner Fantasie durchlebt haben und ausgekostet. Na, hat er ja wahrscheinlich auch. Bruno. Ja. Zu schade jedenfalls, dass Claudia die Stelle mit dem Pecunia nicht genauer übersetzen konnte. Wenn er das Versteck angegeben hat und wir finden das Geld, also dann hätten wir allerdings den Beweis. Tja, da sind Sie nun, lieber Kollege Felden. Herr Hauptkommissar. Ach, noch im Trainingsanzug, ganz verschwitzt. Ich werde mich bei Ihrem Trainer entschuldigen müssen. Aber der Porsche kann draußen warten und Sie dann gleich wieder mitnehmen. Ja, also ich brauche Sie nur schnell zur Überprüfung einer Zeugenaussage. Mich? Ja, und es liegt ja im Interesse aller, wobei ich natürlich in erster Linie an Herrn Lutz denke, dass Sie wieder unbelastet trainieren können. Womit ich nicht gesagt haben will, dass dieser Zeuge Sie belastet. Frau Thiessen? Ja, bitte? Rufen Sie bitte den Zeugen Kohlwein herein. Den Zeugen Kohlwein? Ja. Herr Kohlwein? Ja? Der Hauptkommissar lässt Sie noch einmal bitten. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz. Danke sehr. Ja, bitte. Kennen die Herren Sie? Nein. Herr Kohlwein? Nein. 1-0 für Sie, Felden. Es geht nämlich darum, ob dieser Mann Sie gestern gesehen hat. Und das Erste, was er zugeben muss, ist, dass er Sie noch nie gesehen hat. Dass ich ihn nicht kenne, habe ich gesagt. Ob er der Mann ist, den ich gesehen habe, weiß ich nicht. Dafür habe ich ihn zu kurz gesehen. Eine Sekunde vielleicht. Und schräg von hinten. Eine Sekunde? Wann genau? Zwischen 20.21 Uhr und 20.22 Uhr. Und was haben Sie in dieser Sekunde nun wirklich getan? Haben Sie auf die Uhr geblickt oder auf den Mann, den Sie da gesehen haben wollen? Auf die Uhr gesehen habe ich erst hinterher, aber unmittelbar hinterher. 5 Sekunden etwa. Ja, was später. Nun? Was? Unmittelbar hinterher oder 5 Sekunden später? Das ist doch ein Widerspruch. Finden Sie nicht auch, Felden? Ja, das finde ich auch. Ich nicht. Können Sie sich noch erinnern, Felden, wo Sie gestern Abend zwischen 20.21 Uhr und 20.22 Uhr waren? Genau. Ja, aber ganz genau. Nein. Da fällt mir plötzlich ein, sollten Sie Ihren Vater nicht zum Bahnhof bringen und genau in diesen Zug setzen? In genau welchen Zug? Mit dem unser Herr Kohlwein hier gefahren sein will. Dafür habe ich Zeugen. Ja, aber dann kann er mich nicht gesehen haben. Um 20.21 Uhr war ich ganz sicher noch nicht auf dem Bahnhof. Das kann ich beschwören. Das ist schade. Das ist schade, dass Sie noch nicht auf dem Bahnhof fahren. Unser Herr Kohlwein ist mit dem Zug ja nicht abgefahren, der ist angekommen. Und was er gesehen hat, erzählen Sie noch mal, Herr Kohlwein. Aber ob der Zug den Bahnübergang an der Bundesstraße 199 wirklich zwischen 20.21 Uhr und 20.22 Uhr passiert hat, das müssen wir natürlich überprüfen. Bitte sehr. Oder ist das schon überprüft worden, Frau Nortissen? Ja, Herr Kommissar. 20.21 Uhr, sagt die Bundesbank. Also, 1-0 für unseren Herrn Kohlwein. Das müssen Sie doch zugeben, Felden, oder? Ja, aber wenn es vorher 1-0 für mich stand, dann müsste es jetzt 1-1 stehen. Und im Tempo Gegenstoß, wie man im Handball sagt, 2-1 für, für wen? Ja, das wird sich jetzt herausstellen. Ich wette auf Sie, Felden. Der Zeuge Kohlwein will am Bahnübergang nämlich ein Auto gesehen haben. Und er will sich Wagentyp und Kennzeichen gemerkt haben. Das nehmen Sie ihm doch auch nicht ab, Felden, oder? Es wäre jedenfalls eine Leistung, sich auf einen Blick 4 Buchstaben und 4 Zahlen zu merken. Ja, Moment! Jetzt gebe ich Ihnen völlig recht, Felden. Moment! Von den 4 Buchstaben brauchte ich mir die ersten beiden ja nicht zu merken. Denn die haben ja alle Autos in dieser Stadt. Hm. Ich auch, FL. Und die anderen beiden waren AX, Flax. Das kann man sich doch merken. Flax? Ja, das kann man sich merken. Das muss man zugeben. Was meinen Sie, Felden? Ich weiß nicht. Und dann waren es nicht 4 Zahlen, sondern nur 2. 11. Flachs 11. Das kann man sich doch in einer Sekunde merken. Ja, auch dagegen ist kaum was zu sagen. Oder, Felden? Flachs 11. Könnte das Ihr Wagen gewesen sein, Felden? Nein. Ich kann es nicht sagen. Ich hatte einen Unfall. Gehirnerschütterung. Ja, Augenblick. Augenblick. Noch glauben wir unserem Herrn Kohlwein doch noch gar nicht, Felden. Der kann sich ja getäuscht haben. Das könnte ja ebenso gut FL AK 11 gewesen sein oder FL AH 11 oder FL AX 111. Bei dem Tempo, in dem der Zug vorbei rauscht, da kann man sich doch irren. Der Zug fuhr ja bereits langsamer. Er musste vor dem Bahnhof an einem Stoppsignal halten. Ja, auch das werden wir von der Bundesbahn überprüfen lassen. Es ist schon überprüft. Es stimmt. Sehen Sie? Kohlwein, das kaufe ich Ihnen trotzdem nicht ab. Sie haben nämlich vergessen, die Schrecksekunde abzuziehen. Ich hatte keine Schrecksekunde. Ich war ja durch das, was ich wenige Sekunden vorher gesehen hatte, vorbereitet. Hm. Ich war in Alarmstimmung sozusagen. Ich riss die Augen auf. Ja, ja. Und als ich dann das leere Auto sah, Fahrertür und Beifahrertür weit geöffnet, da habe ich natürlich sofort geschaltet. Und was hatten Sie wenige Sekunden vorher gesehen? Am Bahndamm. Ja. Ein Mann mit einer schweren Eisenstange beugte sich über eine Leiche. Aha. Könnten Sie das gewesen sein, Felden? Die Leiche? Also danke, Herr Kohlwein, das war's. Das Protokoll müssen Sie dann nachher noch unterschreiben, aber jetzt geht's erstmal weiter im Protokoll. Also auf Wiedersehen, Herr Kohlwein. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Herr Kohlwein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Kohlwein. So, Frau Thiessen, was hat Felden zuletzt gesagt? Die Leiche. Die Leiche. Mhm. Natürlich waren Sie nicht die Leiche, sondern der andere Mann. Felden, der Mann mit der Eisenstange. Es war keine Eisenstange, sondern ein Holzknüppel. Aha. Und die Leiche war keine Leiche, das war ich, niedergeschlagen von meinem Vater. Hier, meine Beule. Ja, ja, gut, gut. Ein Kampf ging voraus. Ein Kampf, den Sie mit Ihrer Körperbeherrschung doch wohl kaum gegen Ihren alten Vater verloren haben. Sie trauen mir zu, dass ich meinen eigenen Vater niederschlage? Felden! Sie sind doch einer der härtesten Spieler unserer Handball-Bundesliga. Aber ich habe noch nie jemanden getötet. Nein, im Handballspiel noch nicht. Aber da sehen Ihnen ja auch immer zwei Schiedsrichter zu. Aber außerhalb des Spielfeldes kann ich keiner Fliege was zuleide tun. Was viele Mörder scheinbar auch nicht konnten. Tja, wie geht's Ihrem Vater? Das weiß ich nicht. Vielleicht kann ich es Ihnen in wenigen Minuten sagen. Meine besten Leute auf die Handballmannschaft kann ich heute verzichten, durchsuchen nämlich seit einer Stunde den Wald, der an dem Bahndamm grenzt. Ja, hallo? Ja, hier wählt. Gefunden. Aha. Na, ich gratuliere. Tot! Natürlich. Kann der Polizeiarzt schon etwas über die Tatzeit sagen? Gut. Ja. Ja, unbedingt weitersuchen. Vielleicht findet ihr ganz in der Nähe noch die zweite. Und das Geld. Mein Gott, Sie haben die Leiche meines Vaters gefunden? Die Fragen stelle ich, Herr Felden. Und ich frage Sie jetzt, ob Sie nicht endlich ein Geständnis ablegen wollen. Also hat er es doch getan. Aber das konnten wir doch nicht wissen. Und natürlich haben Sie alles gewusst, Felden. Sonst wäre es doch gar nicht zu dieser Schlägerei gekommen. Er hat Selbstmord begangen. Mein Gott, warum hätte ich ihn umbringen sollen? Weil er die Nerven verlor. Sie und Ihr Vater, Sie haben das Ding gemeinsam gedreht. Aus Hass auf die Sippe Lutz. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ihr Vater war gegen dieses kleine Biest völlig wehrlos. Dass er ihr eine Eins gab, beweist im Grunde alles. Es war der ohnmächtige Versuch, seinen tödlichen Hass zu kompensieren. Und Sie sind doch nur ein Sklave von Rudi Lutz. Ach. Na, wenn Sie sich ein Mädchen anlachen wollen, dann müssen Sie ihn doch vorher fragen. Da gab's doch mal ein Mädchen, oder? Und eine Formkrise und ein Gespräch mit Herrn Lutz und einen Laufpass für das Mädchen. Ich werde mich bei Herrn Lutz über Sie beschweren. Sie wollten Brigitte Lutz nicht töten, das sollte nur eine Abreibung sein. Sie hatten sich maskiert, sie sprachen kein Wort, aber sie riss ihnen die Maske vom Gesicht, ja. Und dann eine Reflexbewegung, wie sie im Handball üblich ist, wenn Not am Mann ist. Nur eben, dass es diesmal der zarte Schädel einer 16-Jährigen war. Ein Reflexfelden. Kein Mord. So gab es die erste Leiche. Dann ist die Leiche, die gerade gefunden wurde, die von Brigitte Lutz? Die Fragen stelle ich. Und ich frage Sie. Begreifen Sie denn nicht, dass dieses Spiel für Sie nicht mehr aus dem Feuer zu reißen ist? Ich hatte doch nichts damit zu tun. Ach. Ich kann das beweisen. Hier. Diesen Brief hat mein Vater hinterlassen. Wahrscheinlich ist es sein Geständnis, aber wir konnten es nicht übersetzen. Aha. Latein, hm? Ja. Das Latein, ja. Das wäre natürlich ein... Das wäre natürlich ein Beweis für geistige Umnachtung. Wäre ja auch für alle Seiten das Beste. Ja? Ja? Ja, hier wild. Namens Herr Lutz. Aber selbstverständlich, Herr Lutz, ja. Ja, bis gleich. Das war Lutz. Ja. Der will mich sprechen. wird ein furchtbarer Schlag für ihn. Sie sind so verklempelt. Ja. Haben Sie was? Ja, ich weiß es noch nicht ganz genau. Weil ich diesen Brief hier nicht übersetzen kann. Waren Sie Humanist? Latein und Griechisch? Ach, hat er Ihnen auch geschrieben, Griechisch? Lateinisch. Lateinisch? Wieso Lateinisch? Griechisch? Griechisch? Wieso Griechisch? Weil der Kerl Grieche ist. Wer? Der Entführer meiner Tochter. Was? Der Entführer meiner Tochter, ja. In Athen haben sie geschnappt, das Pärchen, bei einer Razzia. Ja, reiner Zufall. Da sehen Sie mal, wie gut es war, dass ich sie wieder zurückgepfiffen habe. Wer weiß, was sie mit ihrem blödsinnigen Verdacht gegen unseren armen Dr. Felden noch angerichtet hätten. Ach, dieser Brief ist von ihm? Ja. Ist ja irgendwie großartig. Weil Sie kein Deutsch verstehen wollten, beteuert Ihnen dieser alte Römer seine Unschuld auf Lateinisch, oder? Das muss ich jetzt annehmen, ja. Leider verstehe ich auch kein Latein. Überhaupt verstehe ich im Augenblick gar nichts mehr. Razzia, Athen, ein Grieche. Ja, wir waren im vorigen Sommer in Griechenland und da haben sie sich kennengelernt, die Kinder. Stellen Sie sich vor, der Knabe war erst 17. Naja, stellt sich jetzt heraus. Hat behauptet, dass er 24 ist. Und dass sein Vater Reiseunternehmer ist, auf Deutsch Busfahrer. Der Sohn eines griechischen Busfahrers. Ja, ich darf mich doch darauf verlassen, dass das unter uns bleibt, Wild. Aber selbstverständlich. Was bleibt unter uns? Noch immer nicht begriffen. Brigitte ist mit ihrer großen Ferienliebe durchgebrannt. Ich habe gerade bei ihr telefoniert. Ja, das mit dem Lösegeld war allein ihre Idee. Ja, behauptet sie. Und auch das mit der Schuhgröße 50, weil der Junge so zierliche Füße hat, hat er extra so große Stiefel angezogen. Raffiniertes Biest, meine Tochter, irre intelligent. Ja, das Dumme ist, dass ja die größten Dummheiten gerade von den klügsten Köpfen gemacht werden. Ja, geben Sie mir recht. Sie sind doch auch kein Dummkopfwild. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen folgen kann. Ach, das renkt sich alles wieder ein. Brigitte ist wieder zur Vernunft gekommen, weil der Kerl sich als 17-Jähriger entpuppt hat. Ja, ist doch klar, dass sie sich zu Tode beleidigt fühlt. Er wollte schließlich einen echten Mann, ne? Ja, jetzt hoffe ich nur, dass Dr. Felden ihr den Scherz mit den großen Füßen nicht übel nimmt. Scherz? Bestimmt nicht. Das heißt, wenn er es überlebt. Überlebt? Was heißt das? Aufgrund einer Zeugenaussage haben wir ein Waldstück in der Nähe eines Bahndamms durchkämmt. Und da haben wir den Wagen von Marius Felden gefunden. Und in dem Wagen Dr. Viktor A. Felden. Er hatte 40 Schlaftabletten genommen. Es waren aber noch Lebenszeichen an ihm festzustellen. Noch? Gerettet. Wer? Wir alle. Gott sei Dank. Natürlich vor allem unser Viktor, der mir das alles eingebrockt hat. Dir? Tja, wem denn sonst? Aber was wird mit ihm? Das ist doch die Hauptsache. Wird er wieder? Hast du mit den Ärzten gesprochen? Ich habe sogar mit Viktor Adolf selber gesprochen darüber. Und was hat er gesagt? Ja. Ja? Ja. Ja, wozu? Ja, zu der Lösung, die ich mit den Ärzten abgesprochen habe. Was wir gemeinsam erklären werden. Es hat sich nur um eine vorübergehende Störung gehandelt, müssen wir sagen. Berufliche Überlastung. Zu viel Lateinstunden. Aber bei dieser übermäßigen Beschäftigung mit dem sittlichen Verfall der Römer musste es ja schließlich zu Verfallserscheinungen an ihm selber kommen. Der träumte ja schon römisch-lateinisch. Er hat sich, wie es so schön heißt, identifiziert. Sich? Uns hat er identifiziert mit den Römern. Ja, was erklärt, warum er den Brief auf Lateinisch geschrieben hat. Er hat uns mit den Römern identifiziert und uns alle diese berühmten Laster zugeschrieben. Fressen und Saufen, Unzucht und Habgier, Morden und Schänden, Brot und Spiele. Übrigens, wir haben einen Lateinlehrer gefunden, der uns den Brief übersetzt hat. Und was steht nun wirklich drin? Ja, unsere Übersetzung war gar nicht so falsch. Er hat fest geglaubt, dass Brigitte Lutz das Opfer eines dieser Degenerierten geworden ist. Und als man ihm selber diese Schandtat zutraute, hat ihm das den Rest gegeben. Außerdem kommt sehr deutlich zum Ausdruck, dass ihm dieses Mädchen ganz schön den Kopf verdreht hatte. Peinlich für einen Mann Mitte 50. Und für einen Lehrer doppelt peinlich. Ja, aber absolut natürlich. Kann jedem gesunden Mann in jedem Alter passieren. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie deutlich er geworden ist. Er wollte sich im Tode mit ihr vereinen. Das ist ungeheuer. Das mit den Ärzten, das habe ich alles geritzt. Was hast du geritzt? Die Diagnose, eine blumige Wischi-Waschi-Diagnose, mit der kein Mensch etwas anfangen kann. Genau das, was wir brauchen. Man hört eben auf einen Mann von der Krankenkasse, denn wir zahlen ja. Das heißt, wenn es keine Schwierigkeiten gibt und wenn eine Hand die andere wäscht, dann gibt es keine Schwierigkeiten. Es wird keine Schwierigkeiten geben. Keine. Verfall eines Römers. Ein Kriminalhörspiel von Thomas Andresen. Es sprachen Viktor Adolf Felden, Aljoscha Sebald. Käthe Felden, Werte Trüb. Ihre Kinder Claudia und Marius, Sabine Postel und Christian Berkel. Bruno, Peer Augustinski. Hauptkommissar Wild, Herbert Bötticher. Rudi Lutz, Alwin Joachim Meyer. Direktor, Hubert Pfisterer. Kuhlwein, Heinz Schacht, Frau Thiessen, Marie E. Schiffbauer. Musik Enno Dugend, Regie Friedhelm Ortmann. 3, Nachrichten. 23 Uhr, Warschau. Der französische Staatschef Mitterrand hat heute seinen dreitägigen Polenbesuch abgeschlossen und ist nach Paris zurückgeflogen. Dem polnischen Staats- und Parteichef Jaruzelski sagte er zum Abschluss seines Besuches zu, sich in der Europäischen Gemeinschaft für die Interessen Polens einzusetzen. Vereinbart wurde eine Suspendierung der Rückzahlung polnischer Schulden an Frankreich von umgerechnet rund 2,5 Milliarden Mark bis 1993. Außerdem sagte Paris Warschau einen kurzfristigen Kredit von umgerechnet rund 50 Millionen Mark sowie projektgebundene mittelfristige Kredite zu. Paris will auch Investitionen französischer Firmen in Polen durch entsprechende Garantien fördern. Mitterrand war in Begleitung von 6 Ministern und zahlreichen Geschäftsleuten nach Polen gekommen. Am letzten Tag seines Besuches hatte Mitterrand im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau der 4 Millionen dort ermordeten Menschen gedacht. Jerusalem. In der Stadt Rafah im besetzten Gazastreifen haben israelische Soldaten heute, arabischen Berichten zufolge, 3 Palästinenser erschossen und mindestens 13 verletzt. Die israelischen Militärbehörden bestätigten lediglich den Tod eines der Palästinenser. Nach ihren Angaben hatten die Soldaten das Feuer mit Gummigeschossen eröffnet, nachdem eine Patrouille mit Steinen und Eisenteilen angegriffen worden sei. Washington. Die amerikanische Regierung hat sich heute enttäuscht über die Äußerung des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow zur Berliner Mauer geäußert. Außenamtssprecherin Margaret Tutwiler sagte, die Regierung in Washington habe Gorbatschows Bemerkung, dass die Mauer eines Tages verschwinden, zur Kenntnis genommen. Die US-Regierung wünschte, Gorbatschow hätte auf die Worte eines Tages verzichtet. Die Bemerkung Gorbatschows sei auch deshalb enttäuschend, weil er den Fall der Mauer an Bedingungen geknüpft habe. Das Fernsehen der DDR hat heute Politikern und Journalisten in der Bundesrepublik vorgeworfen, die gemeinsame Erklärung zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik in eine geradezu hysterische Wiedervereinigungskampagne umfunktioniert zu haben. Chefkommentator von Schnitzler erklärte, es würden Grenzen in Frage gestellt und der Sozialismus in der DDR solle abgeschafft werden. Bonn. Die Deutschen in Ost und West dürfen nach den Worten der Ministerin für innerdeutsche Beziehungen, Dorothee Wilms, mehr denn je die Zuversicht haben, dass Mauer und Stacheldraht vor der Zukunft nicht bestehen werden. Zum Tag der Deutschen Einheit sagte Frau Wilms am Abend in einer Fernsehansprache, bereits jetzt befinde man sich auf einem europäischen Weg, der Grenzen und Trennendes durch Verständigung und Zusammenarbeit überwinden wolle. Die Ideen der Freiheit und der Würde der Menschen, wie die des Selbstbestimmungsrechts, haben heute ganz Europa erfasst, sagte die Ministerin. Auf diese Entwicklung setzten die Menschen jenseits der Grenzen und Sperranlagen ihre Hoffnung. Sie würden durch die wahrhaft historischen Prozesse der Öffnung im Osten und der sich vertiefenden Einigung im Westen gestärkt und gestützt. Frankfurt. Mit Kundgebungen in Frankfurt und Duisburg haben die beiden großen Parteien CDU und SPD am Abend den Wahlkampf zur Europawahl am Sonntag abgeschlossen. Bundeskanzler Kohl warnte vor mehreren hundert Anhängern in Frankfurt davor, bei der Stimmabgabe politischen Rattenfängern von links oder rechts auf den Leim zu gehen. Er griff vor allem Grüne und Republikaner, aber auch die Sozialdemokraten an. Für die Sozialdemokraten sei es ein Skandal, dass sie wie in Berlin und Frankfurt mit den Grünen zusammenarbeiteten, die noch immer ihr Verhältnis zur Gewalt nicht in Ordnung gebracht hätten. Bei einer SPD-Veranstaltung in Duisburg würdigte der Parteivorsitzende Vogel die Bedeutung des Besuchs von Staatspräsident Gorbatschow. Vogel sagte, die Menschen hätten ein Gespür dafür, dass der sowjetische Generalsekretär den Frieden anstrebe und den wahnwitzigen Rüstungswettlauf beenden wolle. Die Europawahl bezeichnete Vogel wichtig für das Fernziel einer Europäischen Union. Die Wettervorhersage bis Sonnabendabend. Nachts meist klar, Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. In den Frühstunden örtlich Dunstfelder. Am Sonnabend heiter bis wolkig, Höchsttemperaturen 21 bis 25 Grad. An der See und im Oberharz um 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Nord. Die weiteren Aussichten für Sonntag und Montag. Sonnig und warm. Die Windvorhersage bis Sonnabendabend. Deutsche Bucht, nördliche Winde 3 bis 4. Westliche Ostsee, nördliche Winde 3 bis 4. Am Sonnabend 4 bis 5. Es wird in einigen Sekunden 23.05 Uhr. NDR 3 Nachtclub. Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Mikrofon ist Michael Naurer. Willkommen zu einem Jazz-Laboratorium auf NDR 3 im Nachtclub. Der Jazz, so stets in den Geschichtsbüchern, war in grauer Vorzeit eine heftig umstrittene Musik. An diesen Tönen schieden sich die Geister. Von seinen Gegnern wurde der Jazz als unanständig und subversiv diffamiert, die Nazis verfemten ihn als entartet und brachten ihn mit staatsfeindlichen Ideen in Verbindung. Den Anhängern des Jazz hingegen galt ihre Lieblingsmusik als klingendes Symbol einer besseren, herrschaftsfreieren Welt. Utopische Ideen von Freiheit, Autonomie, Kreativität und gleichberechtigter Kunstproduktion nahmen in der Jazzmusik hörbare Gestalt an. Heutzutage käme niemand auf die Idee, den Jazz ideologisch derart zu überfrachten. Von Diffamierung kann längst nicht mehr die Rede sein, ganz im Gegenteil. Der Jazz gehört zum festen Bestand subventionierter Kultur, nicht anders als das Tanztheater oder der experimentelle Kurzfilm. Und neuerdings scheint er sogar die elitäre Nische zu verlassen und sich unters Volk zu begeben. Zunehmend verdichtet sich der Eindruck, als ob die ehemals schrägen Minderheitsklänge im Klima postmoderner Moden noch einmal kräftig erblühten. Als Blumentapete allerdings. Der gute alte Hardbop dient als Hintergrundmusik für Insider-Cafés, Clint Eastwood produziert einen abendfüllenden Hollywood-Film über Charlie Parker und landet damit sogar einen Kassenerfolg. Das Four-Letter Word Jazz ziert japanische Autos und französische Parfums, trendbewusste Yuppies tragen grelle Bebop-Krawatten zum edlen Tuch und so weiter und so weiter. Hören Sie im Jazz-Laboratorium jetzt die Sendung von und mit Eve und Volker Kriegel, Jazz 1989, Dekor oder Utopie? Sommer 1989, könnte man meinen, steht der Jazz wieder in voller Blüte. Was noch vor 10 Jahren als elitäre Minderheitenmusik gegolten hat, liegt mittlerweile offenbar voll im Trend. Der gute alte Hardbop dient als akustische Stimmungskulisse für die angesagten Insider-Cafés, für bessere Frisiersalons oder für die verschärfte Designer-Boutique. Das Four-Letter-Word Jazz ziert einen japanischen Kleinwagen und ein teures französisches Parfüm. Auch die Filmindustrie hat das Thema Jazz entdeckt. Clint Eastwoods Charlie Parker-Film Bird war ein runder Kassenerfolg. Inzwischen arbeitet Eastwood, so heißt es, an einer groß angelegten Dokumentation über Thelonious Monk. Die Werbung hat schon seit einer ganzen Weile geschnallt, dass aus dem Mythos Jazz noch Kapital zu schlagen ist. Seit Jahren wimmelt es in den Werbespots von saxophonbestückten Mädels, die so tun, als blasen sie sich die Seele aus dem Leib. Ob mit diesem oberhippen Image nun Tiefkühlkost, Autos, Haarspray oder Eiskonfekt an den Kunden gebracht werden sollen, als Verkaufshilfe eignet sich der Mythos Jazz offenbar sehr gut. Wer in diesen Tagen durch die Schweiz fährt, sieht ständig große Schwarz-Weiß-Fotos von Jazzmusikern auf Plakatwänden, Mauern und Litfaßsäulen. Unter dem Motto Feel the Night wirbt eine holländische Firma mit diesen Bildern für ihr Bier. Nun verbringt der typische Schweizer Biertrinker seine freien Abende gewiss nicht in dunklen Jazzkellern, keine Frage. Und mit Jazz als lebendiger Musik haben solcherlei Werbekampagnen natürlich gar nichts zu tun. Eher schon mit einem modisch hingestylten Image. Es geht gar nicht so sehr um die Musik selber. Was hier noch einmal verkaufsstrategisch aufbereitet wird, ist der diffuse Mythos einer fast schon klassischen Subkultur. Wie der Marlboro-Cowboy oder der Camelmann entstammt auch der schwarz-weiße Heineken-Jatzer einer fernen Märchenwelt.